Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Feuerwehr kämpft mit Ölspur, bedingungsloses Grundeinkommen international und Duddenhausen wird erstmals Kreisligist. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren im Kreishaus am Schlossplatz in Nienburg statt. Beginn ist um 16 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag auf Zuschussgewährung für die Jahre 2016 bis 2018 für die Beratungsstelle für hörgeschädigte Menschen im Landkreis Nienburg sowie ein Bericht zur aktuellen Flüchtlingssituation im Landkreis Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Schweiz hat gestern über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt. Die 50%-Hürde zur Einführung des BGE wurde jedoch nicht geknackt. Markus Hertel, Korrespondent der Nienburger Bürgerinitiative für das bedingungslose Grundeinkommen, ist dennoch zufrieden. Auf diesen Tag haben wir eigentlich 10 Jahre jetzt hingearbeitet. Die Schweiz hat als erstes Land der Welt überhaupt für ein bedingungsloses Grundeinkommen abgestimmt. Und wir haben 23,1% haben wir erreicht von den Stimmen. Man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, die 50%-Hürde, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber für das, dass es eigentlich ursprünglich als reine Utopie angesehen wurde, diese Initiative, ist es ein sehr großer Achtungserfolg. Und wir haben immer gesagt, wenn man die 20%-Marke knacken würde, dann wäre das eigentlich ein sensationeller Erfolg. Und ja, die Arbeit wird weitergehen. Die Feuerwehr Nienburg ist am Samstagnachmittag zu einem Einsatz in die Stöckser Straße in Nienburg gerufen worden. Aus seinem Güterwaggon hatte Öl getropft und sich auf der Straße verteilt. Die Einsatzkräfte konnten Ölbindemittel aufbringen und so den Störfaktor entfernen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Notfallmanager der Bahn übergeben. Ein größerer Schaden kam nicht zustande. Und wir kommen noch zum Sport. Der SV Duddenhausen ist erstmals in die Fußball-Kreisliga aufgestiegen. Auf dem neutralen Platz in Rodewald gewann das Team von Trainer Dominik Krams souverän mit 5:1 gegen den SV Warmsen. Eine Chance auf den Aufstieg hat Warmsen noch, allerdings nicht in der eigenen Hand. Bei einem 1:0-Erfolg von Neunkirchen gegen Mellendorf am morgigen Abend steigt der TSV Eistrup in die Bezirksliga auf, woraufhin Warmsen in die Kreisliga nachrutscht. Bei einem anderen Ergebnis bleibt es wie gehabt. Eistrup ein weiteres Jahr in der Kreisliga, Warmsen ein weiteres Jahr in der ersten Kreisklasse. Für Warmsen war es nach 2011 und 2012 bereits der dritte Aufstiegsversuch über die Relegation. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.